Deutschlandfunk Kultur Tonart. Das Blue Note Label feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Die ganze Woche über haben wir Ihnen aus verschiedenen Blickwinkeln Geschichten über Blue Note erzählt. Als Stichtag wird der 6. Januar 1939 genannt. 80 Jahre Blue Note. Heute wollen wir noch einen letzten Blick werfen. Zusammen mit meinem Kollegen Andreas Müller versuchen die Frage zu beantworten. Blue Note, war das oder ist das mehr als ein Label? Vorher zur Einstimmung Musik von einem der wichtigsten Musiker dieses Labels, Lee Morgan. The Rump Roller aus dem Jahr 65. Lee Morgan, The Rump Roller, 80 Jahre Blue Note und dazu jetzt bei mir im Studio mein Kollege Andreas Müller. Hallo. Schönen guten Tag. Plattenfirmen sind ja eigentlich nichts anderes als Unternehmen auch. Man stellt irgendwie ein Produkt her und will das dann mit Gewinn verkaufen. Jetzt haben wir die ganze Woche über Blue Note gesprochen. Also das muss ja einen Grund haben. Offenbar ging es da nicht nur ums Kohle machen. Richtig, wir würden ja auch nicht über eine kartoffelproduzierende Firma reden. Nein, es ist Blue Note war mehr als eine simple Plattenfirma. Dahinter steht ja eine Jahrhundertgeschichte, die uns so viel erzählt und von der wir immer noch lernen können. Blue Note steht für Begeisterung, Mut, Kommunikation, Sound, Look und den einfachen Wahrheiten. Kunst kann die Welt verändern, sogar Leben retten. Und wer nicht zuerst die Kunst denkt, sondern gleich das Geld, kann nichts Bleibendes schaffen. Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen näher auseinandernehmen. Was meinen Sie mit Jahrhundertgeschichte? Ja, es fängt ja an 1925 in Berlin. Da will ein Berliner Junge, nämlich Alfred Löw, 17 Jahre alt, Rollschuh laufen. Das will er im Admiralspalast machen. Das war damals schon so eine Multifunktionshalle. Da gab es ein Schwimmbad drin, da wurden Konzerte gemacht, Tanztee oder eben als Rollschuhbahn. Das geht aber nicht, weil dort Sam Wooding mit seinem Orchester spielt. Also damals war schon der Jazz eine ganz, ganz wichtige Sache und die Bands kamen nach Europa. Echter Jazz aus den USA, das kennt er schon von Platte. Er ist also ein ganz früher Plattensammler auch, aber er hat es noch nicht live gesehen. Und dann sieht er das und sein ganzes Leben ändert sich. Er wird gepackt von dieser Musik. Amerika, New York, das werden Sehnsuchtsorte für ihn. Und er tut alles, um da mal hinzukommen. Das schafft er sogar schon lange, bevor er ins Exil gehen muss, bevor er aus Nazi-Deutschland fliehen muss. Denn ist er Jude, wie sein Freund Frank Wolf, der erst 1939, ganz spät, auf den letzten Drücker nach New York kommt. Und in den USA nennen sie sich dann Alfred Lion und Francis Wolf. Später soll Lee Morgan, den wir gerade gehört haben, ihnen sogar ein Stück widmen, The Lion and the Wolf. Also es zeigt doch den Respekt der Musiker von den beiden. Und die machen dann eben dieses Label, weil sie Musik aufnehmen möchten, die sie mögen, die sie selber hören wollen. Und sie tun das gegen alle Widerstände. Also man merkt schon, um Mut, um Begeisterung geht es. Das hört man der Musik auch an, oder? Genau, also da sind zwei Deutsche, die offenbar mehr Feeling für diese Musik haben als die meisten Amerikaner. Die beiden selbst sind ja auch geschockt, als ihnen klar wird, von diesem Rassismus, der diese Musik, diese Kultur umgibt. Ihre geliebte Musik wird in den USA Race Music genannt, also Rassenmusik. Das ist ja fast schon die Nazi-Sprache, also der Kultur, der sie gerade entkommen sind. Und Lion und Wolf freunden sich mit den schwarzen Musikern an. Die sind auch ziemlich überrascht, dass es hier nicht irgendwie Chefs sind, die ihnen sagen, was sie zu tun haben sollen. Die Musiker haben unglaubliche Freiheiten. Das wird fast so wie eine Familie an manchen Stellen. Dabei machen die beiden lange kein Geld mit dem Label, müssen Brotjobs übernehmen, aber sie halten durch und so ab Mitte der 50er Jahre läuft alles auf geniale Weise perfekt. Was heißt denn perfekt in Bezug auf ein Jazzlabel? Es stimmt alles. Die Kultur stimmt, die Situation. Sie finden mit Rudy Van Gelder einen Toningenieur, der den Sound des Jazz neu erfindet. Seine Aufnahmen klingen wie nichts anderes. Das ist übrigens spannend. Man kann das vergleichen. Es gibt Bands, die in gleicher Besetzung, sagen wir bei Columbia oder Epic oder sowas aufnehmen, oder bei Blue Note. Und die Unterschiede sind gewaltig. Also nicht nur vom Sound, sondern es muss eine ganz bestimmte Stimmung geherrscht haben, die diese Musik dann eben anders werden lässt. Ich meine, Alfred Lion bringt ja auch immer gerne was zu trinken mit und Sandwiches und so. Also es wird schon gesorgt. Die Cover werden von Reed Miles gestaltet. Das sind wagemutige Designs, die zur Musik passen und bis heute funktionieren und sogar immer noch kopiert werden. Und Blue Note setzt gezwungenermaßen, weil man nicht viel Geld hat, auf junge Talente, die gerade zu dieser Zeit vor Kreativität sprühen. Horace Silver, Art Blakey, Hank Mobley, Lee Morgan, später Herbie Hancock, Wayne Shorter, die werden zu Weltstars. Damals sind das Nobodies. Das ist dieses Sprungbrett. Und sie werden, Oliver Schwesig, zwischen 1953 und 1966 so gut wie kein Album finden, das sie kalt lässt oder langweilt. Und es ist wahnsinnig viel Material erschienen. In dieser Zeit wird bei Blue Note der Look des modernen Jazz erfunden und eben der Sound. Und es ist eben moderne Klassik heute. In der Tat ein großer Fundus, in den man immer wieder gerne einsteigt. 66 dann Blue Note verkauft an das Label Liberty Records und Lyon verlässt daraufhin die Firma. Er ist krank und angeschlagen. Wolf macht aber noch weiter. Dennoch, wir lesen, der Stern von Blue Note sinkt. Konnten sie Platten sich dann doch nicht so im Markt so gut behaupten oder woran lag's? Also zum einen hat sich die ökonomische Situation für den Jazz enorm verschlechtert. Mit Rockmusik lässt sich dann viel, viel mehr Geld verdienen. Und das ist dann auch das Wort. Also die neuen Besitzer wollen Geld machen. Mitunter erscheinen da auch noch richtig gute Platten, aber die strenge Qualitätskontrolle ist weg. Es gibt ja diese schöne Geschichte, Alfred Lyon tanzt im Kontrollraum. Wenn er nicht tanzt, ist der Take nicht gut und it must swing. Das haben wir jetzt auch schon häufiger gehört, wenn es nicht schwingt, ist es auch nicht gut. Also das ist weg. 1971 stirbt Wolf und damit ist die Geschichte des klassischen Labels vorbei. Es kommen noch schöne Sachen so in diesem Funk-Jazz, Soul-Jazz-Bereich raus. Die Blackbirds werden dazu nennen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Denn die Ideologie des Money First hat eben schweren Schaden angerichtet. Irgendwann wollte man ja nicht mal mehr Geld dafür ausgeben, dass sich irgendjemand um den Katalog kümmert. Also eine Riesenschande. Das sollte dann erst Mitte der 80er Jahre geschehen, weil Enthusiasten wie Michael Cuscuna gesagt haben, sag mal, ihr habt da Bänder, das ist ein unglaublicher Schatz, da muss man doch mal was mitmachen. Und das war, man musste die wirklich davon überzeugen, dass da noch was liegt. Also es ist schon tragisch an der Stelle. Dennoch, das Label Blue Note, das gibt es ja immer noch, steht nach wie vor ja auch noch auf Platten von Wayne Shorter, Norah Jones, Robert Glasper, Jose James oder bei uns in Deutschland, glaube ich, habe ich gelesen, Götz Alsmann hat sogar auch bei Blue Note veröffentlicht. Ist der denn noch zu finden, der alte Blue Note? Nein, also wenn ich immer wieder höre, so und so veröffentlicht auf dem renommierten Blue Note Label, dann kann ich nur lachen oder mich ärgern. Es gibt keinen erkennbaren Sound mehr, die Platten sehen furchtbar aus, also die Covergestaltung ist furchtbar, das ist alles austauschbar, der Spirit ist nicht da. Den findet man inzwischen aber wieder bei anderen Labels. Wir haben ja dieses Revival des Jazz, er ist wieder angesagt. Und da gibt es junge Enthusiasten, die Plattenfirmen machen, die wieder Musik aufnehmen, die sie hören wollen. Und wenn dann Geld reinkommt, umso besser. Aber es geht eben nicht zuerst ums Geld, es geht zuerst um die Kunst, dass die Musiker, Musikerinnen sich wohlfühlen. Und da gibt es einige Geschichten, die den Spirit von Blue Note aufnehmen, aber das heißt eben nicht mehr Blue Note. Wichtige Erkenntnis, die man aus der Blue Note-Geschichte lernen kann, Musik zuerst. Das war Andreas Müller über 80 Jahre Blue Note. Vielen Dank. Und jetzt kommt nochmal vielleicht der einzige Hit, der Jazzgeschichte geschrieben hat, auf Blue Note. Noch einmal der Trompeter Lee Morgan mit einer Sternstunde des Soul Jazz, The Sidewinders im Jahr 64. Danke, Andreas.